Aufgabe 6b. Die neue Wohnung. Hi Alex, hier ist Kira. Hi Kira, na, wie ist die neue Wohnung? Super. Daniela und ich hatten keine Probleme. Alle Möbel haben einen Platz. Oh, dann war es besser als bei uns. Also, der Esstisch steht jetzt doch im Wohnzimmer. Die Küche ist zu klein, leider. Dafür ist die Waschmaschine in der Küche. Da passt sie genau rein. Und was ist mit dem Sofa? Passt das noch ins Wohnzimmer? Naja, passen, ich weiß nicht. Aber es ist im Wohnzimmer. Alle anderen Zimmer sind zu klein. Die Bücherregale sind jetzt in meinem Zimmer. Ja, klar, du liest ja viel. Ist der Fernseher dann im Schlafzimmer von Daniela? Genau, Daniela findet das super. Und ich habe noch Platz für meinen Lieblingssessel in meinem Zimmer. Also seid ihr beide glücklich. Ja, wann kommst du uns denn besuchen? Vielleicht am Sonntag, mal sehen.